1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle Mittwochnacht, Themennacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Angst vor Zuhause. Und ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die ungerne nach Hause kommen. Vielleicht, weil dort ein prügelnder Partner ist oder weil dort ein schwer kranker Angehöriger liegt oder weil dort vielleicht Eltern sind, die sich verständnislos euch gegenüber verhalten. Vielleicht aber auch Angst vor zu Hause, weil ihr einsam zu Hause seid. Vielleicht habt ihr auch Angst vor zu Hause, weil es da spukt. Was auch immer. Also das Thema heißt Angst vor zu Hause. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50. Kostenfrei. Oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Patrick. Patrick ist 18 Jahre. Hallo Patrick. Hallo Dominant. Domian. Domian, ja genau. Ja. Und zwar, darf ich sofort anfangen oder? Gerne, ja, zum Thema. Also ja, ich bin 18 Jahre alt und ja, ich habe halt Heimweh oder wie gesagt auch Angst vor zu Hause, weil ich komplett alleine bin. Mhm. Ich bin früh ausgezogen. Meine Eltern hatten sich damals vor 5 Jahren in der Köppe und haben sich getrennt und ja, meine Mutter hat sofort einen neuen Lebenspartner gefunden, ist auch gleich dahin gezogen. Also ich war mit 14 alleine zu Hause. Ach. Ja. Also in der Wohnung von deiner Mutter, die hat sie dann weiter finanziert oder wie? Richtig, richtig, richtig. Und ja, und dann kam das halt, meine Mutter kam dann einmal in der Woche, dann kam sie einmal in 2 Wochen nach Hause und hat halt nur nach Post geguckt. Ach, und du hast dich als 14-Jähriger damals alleine in der Wohnung durchschlagen müssen? Richtig. Sauber machen, Essen machen, Betten. Schule, alles genau. Mögliche, richtig. Einkaufen. Alles Mögliche. Meine Halbschwester ist damals, ich kannte die eigentlich gar nicht, nur von Bildern her, aber die kannte mich ganz gut, ich weiß nicht woher auch, ist damals dann ausgewandert, also da war ich nochmal ganz alleine, aber wie gesagt. Da war noch eine Halbschwester mit in der Wohnung, oder wie? Richtig, aber wie gesagt, die kannte ich nicht so richtig, weil ich noch kleiner war und dann, weil sie auch noch 14 Jahre älter ist als ich. Ach so. Richtig, und ja, und dann. Da war die ja schon 28, als du 14 warst und da dann alleine gelassen wurdest. Richtig. Okay, die ist dann nach wie viel Zeit ist vergangen, dass die dann ausgewandert ist? Du warst 14, wie alt warst du, als sie ausgewandert ist? 15. Gut, dann war ja nicht mehr so viel Zeit vergangen. Und dann warst du wirklich alleine in der Wohnung? Richtig, richtig alleine. Ich musste, wie gesagt, Essen alleine machen. Ich musste mich selber ins Bett bringen und alles Mögliche. Und ich musste halt dastehen. Ich wusste nicht, wie ich mich fühlen sollte mit dem Alter. Und ja, dann wurde ich ja irgendwann mal erwachsen. Ich habe meine Ausbildung angefangen. Ich habe meine Mutter dann zur Rede gestellt. Entweder kommst du mal wieder nach Hause, dass du mal wieder Zeit mit mir verbringst. Warum hat die dich denn so vernachlässigt? Ja, weil ihr Freund vorging. Aber das ist doch schrecklich. Du bist doch das Kind, der Sohn. Ja, aber ich weiß nicht. Der Freund war wohl wichtiger als das eigene Kind. Ja, da hast du sie zur Rede gestellt. Wie hat sie sich denn da verteidigt? Hat sie ganz offen gesagt, der Freund war mir wichtiger, als du mir warst? Richtig, richtig. Der Freund war mir wichtiger. Das ist ja auch hart, wenn man das als Sohn hört. Ja, sicher war das hart. Das hat mich geschockt. Ich wusste gar nicht, wie ich mich fühlen sollte. Mhm. Und jetzt, bin ich 18, jetzt habe ich eine eigene Wohnung. Jetzt kommt das Ding, jetzt... Wenn ich so nach der Arbeit nach Hause komme, scheiße, mich erwartet ja keiner. So wieder diese Einsamkeit also für mich ist keiner da gewesen, also bis jetzt heute. Ach so, also es ist gar nicht, es hätte ja sein können, dass da so ein Trainingseffekt eingesetzt hat, dass du gut damit umgehen kannst. Gar nicht. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Jetzt hast du eine eigene Wohnung, das war damals ja noch die Wohnung deiner Mutter. Jetzt hast du eine eigene Wohnung, hast Angst nach Hause zu kommen, weil du dich einsam fühlst da. Richtig. Wie ist und ich weiß nicht, wie ich das nicht verkraften soll. Ich weiß nicht, wie ich das verkraften soll einfach. Wie ist denn dein Kontakt? Meine Freunde sagen, toll, meine Freunde leben alle noch bei Mama und Papa, aber ich muss mich mit 18 selber durchboxen. Ja. Ich kann nicht mal eben nach Ratschlägen fragen oder sonst was. Wie ist denn heute der Kontakt zu deiner Mutter? Immer noch schlechter wie damals. Noch schlechter? Ja, weil sie dann ja auch aus Osnabrück rausgezogen ist und... Finde ich sehr enttäuschend. Finde ich sehr enttäuschend, ja. Der Frau. Wirklich. Finde ich auch. Was ist mit deinem Vater? Der ist Alkoholiker. Ach so, das heißt... Also, da will ich auch keinen Kontakt mehr zu haben und... Gibt es Oma und Opa? Die sind verstorben letztes Jahr. Ah, also stehst du wirklich da, ziemlich allein. Richtig. Und die Halbschwester ist auch weit weg? Richtig. Und sonst gibt es keine Geschwister? Nee, keine. Mhm. Wir waren halt nur zwei Kinder. Hast du deine Lehre mittlerweile fertig schon? Ich bin noch mittendrin. Was war das, was du lernst? Also ich lerne Fachkraft für Küchenmöbel und Umzugsservice. Ah ja. Also bin auch oft auf Montage und... Wenn du denn dann nach Hause kommst und ein bisschen Angst hast vor nach Hause, weil du einsam bist zu Hause, was machst du denn dann, wenn du dann in deinen vier Wänden bist? Internet. Oder guck mir halt deine Sendung an, weil... Na ja, gut, ist ja nur eine Stunde am Tag. Ja, also trotzdem, aber 1 live ist ja auch noch da und... Das ist so... Trotzdem. Stichwort Freundin. Keine da. War denn mal eine da? War, aber die konnte mir nicht helfen, weil sie wusste nicht, wie sie mit mir umgehen sollte, weil ich oft geweint habe. Und sie hat nur gesagt, ja, warum weinst du denn? Ich sage, ja, Mama, ja, was war denn da? Konnte ich es nicht verstehen. Ist ja auch schwer für jemand anderen nachzuvollziehen, vor allen Dingen in deinem Alter. Das können die meisten ja gar nicht so sich vorstellen, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Richtig, was ich im Moment jetzt noch durchmache. Ich frage Mama oft, kommst du nochmal nach Osnabrück, ziehst du wieder hier hin? Dann heißt es, nein, ich bleib komplett weg. Also mit der Frau, entschuldige, wenn ich das so krass sage, ist nichts los. Ja. So verhält man sich nicht dem eigenen Kind gegenüber. Also nee, das stimmt. Also das ist ja schon im höchsten Maße verantwortungslos, einen 14-jährigen Jungen allein zu lassen. Das finde ich auch. Das ist unter aller Diskussion. Genau. Ja, in der Tat. Hast du denn vielleicht einen guten Freund oder zwei gute Freunde? Meine beste Freundin habe ich wohl, die versteht das, aber die weiß auch nicht, wie die damit umgehen soll, weil die wohnt 100 Kilometer weiter weg von mir. Oh ja, das ist zu weit. Dann könnt ihr nur telefonieren und das bringt auch nicht viel. Richtig. Das heißt, es ist ja auch nicht gelungen, so einen kleinen Freundeskreis aufzubauen um dich herum. Gar nicht, weil die verstehen das einfach nicht. Die wissen nicht, wie die damit umgehen sollen. Hast du mal überlegt, vielleicht wäre das ja auch eine ganz schlaue Idee, wenn du nicht in eine Wohnung alleine ziehst, sondern wenn du dir eine WG suchst. Sicher, aber da kommt immer wieder dieses Vertrauen, ja, vertraust du dieser Person ehrlich und dann musst du wieder diese Freundschaft damit aufbauen, vielleicht versteht die das dann wieder nicht und muss halt eine Person da haben, die das auch versteht, ja. Also, es geht ja darum, dass jemand wirklich dich versteht, mag ich ja schon. Es geht gar nicht darum, dass du beschäftigt bist durch einen anderen Menschen, sondern dass der dich versteht. Richtig. Das geht's mir, darum geht es mir eigentlich. Finde ich in dem Fall das einzig Ratsame, dass du dich mit einem Psychologen mal zusammensetzt, Patrick. Da habe ich auch schon oft nachgedacht, aber ob das also ratsamer ist. Aber ich würde es versuchen, sagen wir mal so, du hast nichts zu verlieren. Das sind ja schon gravierende Erlebnisse, die du hinter dir hast. Vielleicht gelingt das in einem Therapiegespräch, dass du da etwas mehr stabilisiert wirst. Und dass du dann auch vielleicht mehr auf andere Leute zugehen kannst. Das wäre, glaube ich, das Beste. Ja. Mein Psychologe gibt dir jetzt mal ein paar Tipps, wie du das anstellst am besten. Ja, dann, das ist Henning. Der Henning ruft dich gleich zurück. Ich wünsche dir viel Glück. Kann das sehr gut verstehen. Es tut mir sehr leid, dass die letzten Jahre so gelaufen sind. Aber ich glaube, da gibt es auch einen Weg raus, dass es dir wieder besser geht. Ich bin sicher. Dankeschön. Mein Lieber, alles Gute. Du legst auf und wir rufen gleich zurück. Alles klar. Tschüss. 0800 220 50. Das ist unsere Nummer. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt zum Thema Angst vor zu Hause, dann meldet euch bitte. Habt ihr Angst, nach Hause zu kommen? Habt ihr Angst vor zu Hause, weil da vielleicht jemand auf euch wartet, vor dem ihr Angst habt? Oder ihr habt Angst vielleicht vor dem, was euch da erwartet? Vielleicht ein schwerkranker Angehöriger? Vielleicht aber auch Eltern, die irgendwie überhaupt nicht auf euch eingehen können. Wie auch immer, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Als nächstes begrüße ich sehr herzlich die Biggi. Und die Biggi ist 44. Hallo Biggi. Hallo Domian. Du hast auch Angst vor zu Hause. Ich hatte Angst, mittlerweile jetzt seit 3 Wochen nicht mehr. Jetzt bin ich ausgezogen, habe zwar immer noch ein bisschen Angst. Warum hattest du Angst vor deinem Zuhause? Vor meinem Vermieter. Ach, warum? Es ist ein Drei-Parteien-Haus, also unten hatte ich gewohnt, noch eine Nachbarin, und er hat oben 2 Etagen bewohnt. Und letztes Jahr fing das an, da wollte er dann so Andeutungen, ja, ich könnte ja mal mit dem Kaffee trinken, so mit einem Augenzwinkern, und dann wäre auch alles in Ordnung, weil ich mich immer beschwert habe wegen Nebenkostenabrechnungen, die verkehrt waren. Ist der Mieter solo? Nee, der ist verheiratet. Ja. Zu dem damaligen Zeitpunkt war seine Frau dann auch schwanger gewesen, wo er mir diese Angebote gemacht hat, und hatte mir dann auch erzählt, er wäre ja auch kein Engel und seine Frau ja auch nicht, und er wüsste ja nicht, ob das Kind von ihm wäre und so weiter. Mhm. Ja, und dann gingen halt so Mobbing-Sachen los, dass meine Klingelschilder ständig von ihm abgerissen wurden, an meiner Waschmaschine manipuliert wurde, die im Keller stand. Mhm. Und mein Mietvertrag war ein Zeitmietvertrag, aber nur unter der Voraussetzung, dass er nachher die Wohnung für sich benutzt. Mhm. Und dann kam er an, hat mir gekündigt mit einer Nachmieterin. Mhm. Und dann ging das über Mieterbund und so weiter, dass die Kündigung nicht rechtens wäre. Ja, und er wollte halt eben, dass ich dieses Jahr im Juni zum 1.6. ausziehe. Nach wie vielen Jahren? 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Und weil eben die Kündigung nicht rechtens war, bin ich halt auch nicht ausgezogen. Und dann wurde er auch so gewalttätig und hat mir also auch angedroht, ich würde mein blaues Wunder erleben, und wenn ich da nicht raus wäre, dann würde er mir ganz andere Typen vorbeischicken. Dann kam warst du nicht froh, dort rauszukommen? Ja, sicher. Nur durch meine Scheidung kriege ich einen Teil vom Amtgeld. Ah, verstehe. Und dann war es nicht so einfach, nee, eben klar, da so auszuziehen. Natürlich. Ne? Also er hat ja gedroht, dass er noch andere Leute vorbeischickt? Ja. Also das hat er alles aus Wut gemacht, weil du nicht auf sein Kaffeetrinkangebot eingegangen bist. Richtig. Letztendlich auf sein Sexangebot eingegangen bist, wollen wir es klar ausdrücken. Darum ging es. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, ging dann weiter, wenn in einer Woche 4-mal die Polizei auflaufen musste, weil er dann so Bauzaun vor meine Fenster gestellt hat, mich mit der Videokamera am Filmen war und Beleidigungen, Bedrohungen, und ja, dann wurde er auch gewalttätig, weil er wollte einen Wohnungsschlüssel haben. Dann hatte ich ihm gesagt, dass ich halt nicht ausziehe. Und dann hat er dann so gegen die Türe getreten, geschlagen, und mein Sohn stand da hinter der Küche, die dann vom Kopf, ich vom Arm. Dann ging also wieder eine Anzeige wegen Körperverletzung. Du hast mit deinem Sohn dort gewohnt? Nee, mein Sohn, der war nur bei mir gewesen, weil ich Angst hatte. Ich habe mich da überhaupt nicht mehr getraut. Der hat dann erstmal 2 Wochen bei mir geschlafen, damit ich überhaupt in Ruhe noch schlafen konnte. Eigentlich hast du da alleine gewohnt? Ich habe allein da gewohnt, ja. Was war das mit der Videokamera? Wie und wo hat der dich gefilmt? Der stand dann auf der ersten Etage in seiner Küche und hat mich gefilmt, wenn ihr das Haus verlassen habt, wenn ich rein und rausgegangen bin mit dem Hund. Das fand er irgendwie wohl lustig und hat mir eine Beleidigung runtergeschrien und... Ja, und hat dann halt immer wieder gedroht, wenn ich jetzt nicht ausziehen würde, dann würde ich noch sehen, wie das weitergeht. Und er würde dafür sorgen, dass ich hier rauskomme. Und nachdem er da gewalttätig geworden ist, kam auch seine Frau zu mir und meinte dann, er wäre halt schon im Mehrheim in der Psychiatrie gewesen und er hätte quasi einen Freifahrtschein, er könnte machen, was er will. Sie können ihn nicht zurückhalten. Mhm. Also man muss ja dazu sagen, Mehrheim ist eine große Klinik hier in Köln, eine psychiatrische Klinik unter anderem. Und da war der Mann offensichtlich gewesen. Ja. Mhm. Ich hatte dann auch schon vom Gericht eine einstweilige Verfügung im Gewaltschutzgesetz, dass er sich mir nicht nähern darf. Aber was für ein Psychostress für dich. Ja, war richtig. Ja. So, dann bist du jetzt seit 3 Wochen bist du raus. Ja. Wie kam es dazu, dass du dann doch rausgegangen bist? Ja gut, ich habe die ganze Zeit natürlich nach einer anderen Wohnung gesucht, und wo das so eskaliert ist am 1.6., da hat mein Ex-Mann sich noch eingesetzt und mit dem Amt gesprochen, dass ich die Bewilligung bekomme, mal da ausziehen zu dürfen. Mhm. Gut, jetzt war natürlich die Sache, erstmal eine Wohnung finden. Ja, genau, das ist nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn man finanziell beschränkt ist und eingeschränkt ist. Ja. Hast du denn jetzt was gefunden, wo du dich wohlfühlst, wo du jetzt wohnst? Ja. Auf jeden Fall. Also eine schöne Wohnung und eine ruhige Wohnung. Ja. Die einzigste Angst ist halt eben schon mal, wenn ich jetzt nachts nochmal mit dem Hund raus muss oder so, wo ich halt immer Angst habe, der kriegt die Adresse raus. Meinst du, dass der sich jetzt noch für dich interessiert, oder ist das für den egal? Weiß ich nicht. Der Mann ist einfach unzurechnungsfähig. Der kennt auch weder Recht noch Gesetz. Also er kennt nur seine Gesetze, und er meint halt eben, er ist Türke und er kann machen, was er will. Mhm. Das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. Läuft da eine Anzeige an? Hast du ihn angezeigt gegen ihn? Er hat insgesamt 4 Anzeigen von mir bekommen und jetzt die wegen der Körperverletzung, die läuft noch. Da war ich auch heute beim Anwalt wegen. Verstehe. Das heißt, die Sache beschäftigt dich schon noch eine ganze Weile und ihn dann auch. Ja. Ja, aber man muss sowas auch durchziehen dann, um jemand einfach die Grenzen aufzuzeigen. Schöner wäre es natürlich für dich, wenn die Sache jetzt wirklich vorbei wäre und Vergangenheit. Ja. Aber dennoch, wie gesagt, man muss es durchziehen. Kann ich sehr gut verstehen, dass man da Angst hat, nach Hause zu gehen. Ja. Oder, also in der Wohnung hatte ich nur noch Angst. Der hat mir morgens um 6 gegen meine Haustür getreten und so Sachen. Da hatte ich also wirklich Angst, irgendwann steht der mir vom Bett. Das war ganz schlimm. Ich hätte an der Stelle auch Sorge gehabt, zum Beispiel in den Keller zu gehen, irgendwas aus dem Keller zu holen. Bin ich gar nicht mehr. Ich bin nur noch in Begleitung runtergegangen. Waschen bin ich nur noch gegangen, wenn ich wusste, die sind alle aus dem Haus und ich konnte schnell runtergehen. Da wohnte ja noch ein Mieter im Haus, sagst du? Noch eine Frau, ja. Wie hat er sich der gegenüber verhalten? Ja, ganz freundlich. Ich weiß nicht, ob es aufs Angebot eingegangen ist, aber sie hat das gleiche Angebot mit dem Kaffeetrinken auch bekommen, hat sie mir gesagt. Ach so. Ob sie darauf eingegangen ist, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Ist das zum ersten Mal in deinem Leben, dass du mit einem solchen Vermieter konfrontiert wurdest? Ja. Habe ich noch nie in meinem Leben gehabt oder dass ich vor irgendjemand Angst haben muss wegen Gewalt in meiner Ehe nicht oder sonstiges. Aber das war das erste Mal. Ja, und man ist dann ja auch eine gewisse Zeit, fühlt man sich auch so hilflos. Ja. Weil man noch nicht richtig irgendwas beweisen kann, man spürt nur die Bedrohung. Und es muss ja immer erst was passieren, bis die Polizei dann auch richtig aktiv wird. Genau. Und so weiter. Die Polizei ist eigentlich erst aktiv geworden durch einen Bekannten, der bei der Kripo sitzt, der sich dann eingesetzt hat und da sind sie richtig aktiv geworden. Vorher auch nicht. Da wurde man dann so abgetan nach dem Motto, naja, reden Sie mal. Ja, es gibt viele Menschen, die in solchen Situationen leben und daraus wirklich, deshalb wirklich auch krank werden. Ja. Auch körperlich erkranken, weil das ja eine extreme Belastungssituation ist. Mensch, Biggie, gut, dass du raus bist. Gut, dass es dann einigermaßen gut gegangen ist und vor allen Dingen schön, dass du eine angenehme Wohnung jetzt hast. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hoffen wir nur, dass diese ganzen die Verfahren da auch in deinem Sinne verlaufen. Und ja, muss man jetzt abwarten. Genau. Und dass der Kerl dich in Ruhe lässt. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Gibt es auch irgendeine Verfügung von der Polizei, dass der sich jetzt in dieser Wohnung nicht nähern darf? Na, er hatte jetzt eine allgemeine Verfügung vom Gericht, die lief dann 6 Monate, also die läuft Ende Dezember aus, dass er sich generell auf 10 Meter mehr nicht nähern darf. Ah ja. Aber wie gesagt, er hält sich an nichts, hat er sich auch da nicht dran gehalten, ist dann trotzdem bei mir vor der Tür. Wollen wir jetzt das Beste hoffen? Bist du weit weg von ihm? Also, ja, gut, innerhalb von Köln schon, aber 3 Orte weiter. Na gut, aber immerhin von Köln ist es nicht gleich um die Ecke. Nee. Nicht im gleichen Viertel. Nein. Ja, das ist schon mal gut. Weit genug weg. Dann drücken wir die Daumen, dass du jetzt wieder in Frieden leben kannst. Ja. Und dass du dich gut erholst von dem ganzen Horror und von dem Stress. Das hoffe ich auch. Danke. Alles Liebe, alles Gute, Biggie. Danke auch. Tschüss. So. Tschüss. Und hier ist Gustl. Gustl ist 75. Guten Morgen. Hallo? Hallo, ja. Ja, Gustl. Ach. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ein Mann. Ich habe gerade gedacht, eine Frau, ein Frauenname sei das, entschuldige. Nein, Gustl, das heißt ja nur für sich August. Ach so. August, und weil die in den jüngeren Jahren, da wurde man ja immer gehänselt. War das so früher? Ja, natürlich August. August. Ist der Zirkus noch so klein, einer muss auch der August sein. Ja, oder es gibt ja auch die Formulierung, der dumme August oder sowas. Oder ne? So, ja. Warst du deinen Eltern auch nicht so dankbar für den Namen? Ich bin der einzigste von 5 Mädchen. Ach so. Der jüngste, und auch ich wurde ja verdätselt. Hätten sie dich ja Erich nennen können oder Gustav oder Karl so. Heinz, ja. Oder Hans-Joachim sollte oder ich heißen. Oder zum Beispiel, ja. Naja, du bist ja 75 geworden mit Gustl, und das ist auch gut so dann. Das denke ich auch mal. Ja. So, Angst vor zu Hause, mein Lieber. Ja, das ist dasjenige, die Angst vor zu Hause, das ist, wenn man alleine ist, du kommst hin, da ist keiner da. Du hast das immer gewohnt, zu zweit zu sein. Wenn ich hier was mache oder mich hingelegt habe, dann denke ich, ach, da kommt gleich einer, dann macht das ja dann weg und so weiter. Und das ist schlimm. Du vermisst deine Frau? Ich bin geschieden. Ja? Wie lange hast du mit deiner Frau zusammengelebt? Ja, 17 Jahre. Ja. Und Seit wann bist du geschieden? Seit 80 rechtskräftig. Seit 1980? Ja. Ja, aber dann müsstest du dich ja lange daran gewöhnt haben, dass sie nicht mehr da ist. Ja, ich habe zweimal 4,5 Jahre je mit zwei verschiedenen Frauen zusammengelebt. Mhm. Aber da ging noch zu lange, wie die Schokolade an der Tafel dran war. Wie sie weg war, kam der Alltag und dann war das auch nicht mehr süß. Das war eine schöne Formulierung. Solange die die Schokolade noch an der Tafel war. Ja, richtig. Hinterher dann nicht mehr. Da war dann war Schluss mit Lust. Dann war weg. Richtig. Ja. Also da waren 4 Jahre. Zweimal 4 Jahre oder einmal? Zweimal 4,5 Jahre, ja. Ah ja, gut. Ja. Aber dennoch bist du doch eigentlich trainiert im Alleinsein. Jürgen, es mag vielleicht daran gelegen haben, ich war immer ein treuer junger Mann. Mhm. Und nach der Scheidung, da wollte ich auch noch was von meinem Leben machen. Mhm. Ich ging gerne tanzen, weil ich auch tanzen konnte, hatte ich auch immer Glück, jemanden zu finden. Und der hielt mal 4,5 Jahre zweimal oder nur 14 Tage oder nur Wochenende und so weiter. Und ich habe dann immer die falschen Frauen gesucht, die eben nur zum Vergnügen da waren. Das heißt, interpretiere ich das richtig? Es geht nicht nur darum, dass da jemand in deiner Wohnung sein sollte, wenn du nach Hause kommst, sondern du hast auch noch eine Sehnsucht nach einer Liebe. Ja. Das ist das Hauptproblem. Richtig. Ja. Ich hätte gerne jemanden bei mir, den ich umarmen kann, den ich streicheln kann, für den ich da bin und so weiter. Ich sehe es da, weil ich fahre ja Taxi noch jetzt, ja. Ach, du fährst noch Taxi? Ich habe 30 Jahre Taxi gefahren überhaupt. Wow. Und ich bin auch sehr hilfsbedürftig alten Leuten gegenüber. Die haben sich immer sehr gefreut, wenn sie mich wieder gesehen haben. Ach, da sind sie ja wieder, wo waren sie so lange und so weiter. Und unterhalten, zugehört, wenn die was gesagt haben. Aber wenn du so lange Taxi gefahren, fährst du ganz aktuell im Moment auch noch Taxi? Auch noch Taxi, ach, das ist ja, da musst du ja sehr fit sein mit deinen 75 Jahren, wenn du das noch schaffst. Ja, das ist eigentlich nicht weiter. Ich bin ja auch noch so weit ganz fit, bis auf meinem Rücken. Aber ich Auto fahren kann ich ja. Ja, aber da musst du doch bei dem Taxifahren hat man doch gute Gelegenheit, auch Leute und auch Frauen deines Alters kennenzulernen. Ja, das hätte ich auch haben können. Nur der Unterschied ist, wenn ich jetzt jemanden da anmache, so eine Frau anspreche oder irgendwie, und sie sagt nur jetzt, ja, okay und alles das, und hinterher ruft sie eine Zentrale an, ach so. Was haben sie denn da für Leute? Verstehe, das macht man, aus professionellen Gründen machst du es nicht. Richtig. Ich verstehe. Und Jürgen, ich muss auch noch eins sagen, ich trinke keinen Alkohol und ich rauche auch nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt diese betreffende Person wiedersehe oder ich fahre sie wieder und sie hat geraucht oder sie ist beschwipst, dann ist für mich der Bart ab. Sowas muss ich mir nicht antun. Ja, also rauchende Frauen und Frauen, die mal gerne Likörchen trinken, ist nicht dein Fall. Nein. Das muss ich bin nicht Raucher und ich habe schlagmäßig aufgehört. Ich hatte mal geraucht und in der Tat finde ich das ein schwieriges Problem. Stelle ich mir vor, wenn man in deinem Alter ist, 75, sagen wir mal zwischen 70 und 80, wenn man die Sehnsucht nach Liebe und Zärtlichkeit hat, wo geht man auf die Suche nach einem Partner? Wo geht man auf die Suche? Ich gehe nicht suchen. Ich warte auf das. Ja, aber die schneiden die Erscheinen. Ja, aber die schneiden dir nicht in die Wohnung. Nein, das ist richtig. Ich hoffe ja, dass ich draußen irgendwas finde, wenn ich mal jemanden treffe. Also. Aber das ist verdammt schwer, glaube ich. Ja, ist es auch. Wo kannst du denn hingehen, wo du Frauen triffst? Beim Spazieren gehen vielleicht. Vielleicht, da. Ich fahre bei uns hier gerne in eine Talsperre, wo die Leute sind. Mhm. Und dann gehe ich da spazieren hin und her und okay, so. Vielleicht. Aber die meisten joggen. Und das ist für mich nicht mehr drin. Ach so. Also, wenn man jünger ist, kann man im Café, in der Bar, im Restaurant, ja, aber vielleicht in Kneipen oder Diskotheken. Dann gehe ich ja bewusst. Aber das geht halt nicht, wenn man älter ist. Na, doch, geht schon. Aber da gehe ich ja bewusst auf Suche. Und das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte nur irgendjemand kennenlernen, vielleicht durch einen Bekannten oder so, dass man sich dann verabredet. Aber, wenn man so eine große Sehnsucht danach hat, vielleicht sollte man oder solltest du dann doch ein bisschen mehr Elan da reinlegen, dass du doch mehr suchst, wenn du schon so eine große Sehnsucht hast und nicht einfach auf den Zufall warten solltest. Sag ich mal so. Ja, das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt rausgehe und man, du kannst, ich kann durch den Bandscheibenvorfall, ich kann dann nicht mehr lange laufen. Dann tun die Beine weh. Ich verstehe. Und dann suche ich schon die nächste Sitzgelegenheit. Es ist alles kompliziert. Ja, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und die sagt zu mir, Mensch, du hast ein schönes Auto, lass uns doch mal dahin fahren, spazieren gehen. Und dann muss ich passen. Lass uns mal auf unser Thema zurückkommen, Angst vor zu Hause. Das heißt, du hast wirklich Angst, so nach Hause zu kommen, weil doch niemand ist. Ja, und das ist richtig. Wenn ich nach Hause komme und was ich in der Hand habe, dann quack ich dann dahin, in der Ecke dahin und dann auch gucke im Kühlschrank nach, was da drin ist oder was ich eingekauft habe und dann setze ich mich hin und mache Fernsehen an und so weiter und dann ist die Frust da. Das und wenn ich jetzt morgen nächsten Tag fahren müsste oder am Wochenende, Samstag, dann ist es ganz anders, dann stehe ich ganz anders auf. Achso, das heißt, du freust dich gar nicht auf freie Tage, Wochenende oder Weihnachten oder sowas? Ja, ich habe ja nur noch jemanden, eine Schwester. Da telefonieren wir und da freue ich mich drauf. Mhm. Aber ansonsten, wenn ich schöne Tage habe, dann setze ich mich ins Auto und fahre irgendwo hin und dann gehe ich irgendwo das spazieren. Bist aber dann auch wieder alleine. Ja. Ich glaube, das ist ein großes Problem für viele ältere Leute, genau was du jetzt geschildert hast. Einfach in Kontakt zu kommen. Es ist ein Problem. Ja. Je älter man wird, glaube ich, desto größer ist das Problem. Jürgen, ich bin zwar 75, ich fühle mich aber noch nicht so alt. Ja, du klingst doch viel jünger. Aber trotzdem, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der hat Probleme, ich habe Probleme, wir müssen uns arrangieren. Mhm. Und meistens ist der Mann, der dann als Kavalier ja auch gilt, nachgeben. Mhm. Ich würde das auch nachgeben für eine Frau, die ich dann... aber ich muss mich auf sie verlassen. Ich habe auch Angst, wieder nachher den Kürzeren zu ziehen. Wenn sie nach 14 Tagen, 3 Wochen sagt, Mensch, das ist doch nicht so, wie ich mir jetzt gedacht habe. Weil du ein gebranntes Kind bist. Ja, das habe ich. Wie wär's denn mit einer Kur? Hör mal, ich habe, wie gesagt, eine Kur... Da lerne ich viele Leute kennen, 2 sogar, 3 sogar, beim Tanzen und so weiter. Genau wie im Urlaub. Ich wollte nur Urlaub machen und was mache ich? Lerne eine Frau kennen, die verheiratet ist ich komme mit der wunderbar klar. Aber nur nach 14 Tagen, wenn der Urlaub vorbei ist, ist das auch vorbei. Mensch, ich habe da keinen Rat. Ich weiß es nicht. Also ich würde vielleicht mal andere ältere Leute fragen, wie ihr damit umgeht und vielleicht habt ihr einen Rat oder eine Idee und könntet dem Gustl was sagen. Meldet euch doch, können wir gerne heute oder auch morgen in der Sendung drüber sprechen. Wie findet man als das etwas älterer oder schon sehr älterer Mensch noch einen Partner, wenn man denn das Bedürfnis danach hat? Ja, also ich hab Liebe und Wärme zu verschenken. Ja. Mein Lieber, ich würde es dir wirklich von Herzen wünschen, du bist ein sehr netter Kerl, dass da noch eine nette Frau auf dich zukommt. Ja, ich muss jetzt allerdings die nächsten Tage muss ich weg, da ist in der Familie jemand gestorben. Ja. Und da bin ich jetzt am Donnerstag nächste Woche wieder da. Ja, na gut. Und, aber vielleicht melden sich hier bei uns auch noch Leute, die uns auch hier auf dem Sender erzählen, wie sie das vielleicht angestellt haben. Ja, das wäre nämlich nicht verkehrt. Wäre interessant. Dann kann man sich arrangieren. Genau. Lieber Gustl, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und wünsche dir eine nette Frau, dass die doch noch bald in dein Leben reinschneit. Ja, danke. Alles Gute. Jürgen, alles Gute und Dankeschön. Vielen Dank. Auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 1:28 haben wir und hier ist die Angelika. Angelika ist 31 und hat auch Angst vor zu Hause, stimmt das? Ja, hallo Domian. Hallo Angelika. Warum hast du Angst vor zu Hause? Also ich habe Angst im Dunkeln. Es muss überall das Licht an sein. Bist du wirklich 31? Ja, ich werde nächsten Monat 31. Entschuldigung, du klingst von der Stimme so jung. Ich weiß. Ist ja nur ein Kompliment. Ich sehe auch so jung aus. Ja, ist doch schön, sei froh. Ja, bin ich, danke. Ja. Also, du hast Angst vor der Dunkelheit? Ja, genau. Wohnst du alleine? Nein, mit meinem Mann, aber der ist im Rahmen seiner Ausbildung gerade nicht zu Hause und ich bin mit meiner Tochter alleine. Ah, wie alt ist die Tochter? 2. 2. Aber das ist ja immer ein bisschen Leben in der Wohnung, wenn die Kleine schreit und die will versorgt werden. Ja, aber die schläft ja jetzt. Ist das so deine Hauptsorge, Angst vor zu Hause, weil es da dunkel ist, wenn dein Mann nicht da ist? Ja, also das liegt an meiner Kindheit. Ich habe mit meiner Mutter zusammen meine Großmutter gepflegt. Mhm. Die hat halt nicht bei uns gewohnt, sie hatte eine eigene Wohnung. Mhm. Und ich bin dann halt von der Schule nach Hause gekommen, habe Hausaufgaben gemacht, bin zu meiner Oma, habe ihr Essen gebracht, ihr die Windel gemacht und war halt nicht die Jüngste und es war halt immer diese Angst, einfach die Tür aufzumachen und sie da halt leblos zu finden. Ach so, die Angst vor dem Tod. Ja. Mit und dem Tod konfrontiert zu werden in dieser Wohnung. Genau, sie da so zu finden und ich habe mir auch als Kind eingeredet, in dem Hausflur würde es spuken und... Mhm. So kann man es natürlich erklären, dass so eine, dann dadurch so diese Angst vielleicht in dir verwurzelt ist, im Dunkeln dann zu sein. Genau. Wie ist denn das, wenn du dann zu Hause bist? Jetzt bist du alleine, nur die Kleine ist da. Hast du alle Lichter an oder wie machst du das? Ja, jetzt bin ich im Wohnzimmer, aber in der ganzen Wohnung ist das Licht an, außer im Kinderzimmer. Mhm. Und ich muss auch immer den Fernseher nachts anhaben. Ich kann ohne gar nicht einschlafen. Ach. Ich brauche dieses Licht. Ach. Der Fernseher läuft auch, während du dann schläfst? Ja, ich schlaf gar nicht ein, wenn er nicht an ist. Und der läuft die ganze Nacht? Der läuft die ganze Nacht, ja. Was natürlich auch nicht gut ist, kostet viel Energie und ist auch ein bisschen gefährlich, falls das Ding anfängt zu brennen oder so. Gibt's, aber ohne geht nicht. Das ist ja verrückt. Ja. Das macht auch deinen Schlaf nicht irgendwie irgendwie empfindlicher, wenn die Geräusche aus dem Fernsehen kommen. Nee, ich mach den dann irgendwann, wenn ich dann müde bin, mache ich den leiser, aber ich brauche halt dieses Licht, ich kann diese Dunkelheit nicht ertragen. Dann hast du in dem Schlafzimmer einen Fernseher stehen? Ja. Hast du dann auch noch Licht an und den Fernseher oder nur den Fernseher in der Nacht? Also wenn mein Mann da ist, habe ich nur den Fernseher in der Nacht an und jetzt, wo er weg ist, habe ich im Flur das Licht an. Mhm. Weil wenn ich auf Toilette gehe oder so, habe ich immer das Gefühl, es ist jemand hinter mir. Also wenn man es ganz böse wollte, könnte man dich extrem gut erschrecken, wenn da jemand reinklettern würde. Auf jeden Fall, auch wenn hier Durchzug ist oder irgendwelche komischen Geräusche oder die Heizung jetzt, wo ja wieder diese Heizperiode anfängt, die macht so komische Geräusche. Heizung knacken immer so ein bisschen. Ja, genau. Wenn dein Mann da ist, schläfst du dann auch mit dem Fernseher? Ja. Ach. Ja, der muss da durch. Und den stört das dann nicht? Nee, ich glaube, der hat sich so daran gewöhnt nach all den Jahren. Die auch schon 12 Jahre zusammen und das ist jetzt einfach so. Und das geht die ganze Zeit während der Ehejahre, geht das schon so? Nee, das mit dem Fernsehen nachts hat angefangen 2002. Ja, das ist auch schon lange. Ja, da lag mein Vater halt im Krankenhaus und da habe ich nachts immer den Fernseher angemacht, damit ich nicht so ans Nachdenken komme, damit ich überhaupt einschlafen kann. Und seitdem ist es halt so geblieben. Also der Fernseher ist wie so eine Ablenkungsdroge, kann man das sagen? Genau. Mhm. Also nicht, dass ich da jetzt drauf gucke oder so, dass nicht das... Ist mir schon klar. Der vermittelt dir so eine gewisse Heimeligkeit oder dass du nicht allein... Der suggeriert dir, du bist nicht alleine. Nee, es geht mehr darum, wenn ein komisches Geräusch in der Wohnung sein sollte, dann kann ich mir immer noch einreden, okay, das kommt vom Fernsehen. Ach so. Was, jetzt ist ja nur tiefe Nacht. Ist das ein Haus oder eine Wohnung, in der du da wohnst? Das ist ein Hochhaus. Ein Hochhaus, also da wohnen viele andere Menschen. Genau, aber die sind alle älter. Ja, wenn du jetzt plötzlich Lust auf irgendwas hast, was du im Keller hast, würdest du jetzt in den Keller gehen? Ich gehe nicht mal tagsüber in den Keller. Du gehst nicht mal tagsüber in den Keller? Nee. Dann sind da auch keine großen Vorräte im Keller. Nee, da ist nur Schrott drin. Gehst du denn alleine draußen im Dunkeln? Draußen im Dunkeln, das finde ich nicht so schlimm. Das finde ich entspannend. Immer in den Wohnungen ist es schlimm. Genau. Aha. Weil meine Mutter zu Hause ist auch schlimm, da hat man mir als Kind erzählt, ja, in der Badewanne ist eine Frau gestorben und da konnte ich da auch nachts nicht hin, wenn ich nachts auf Toilette muss, das war ganz schlimm. Ich habe auch ganz lange noch ins Bett gemacht, weil ich nicht ins Badezimmer gehen wollte nachts. Aber das machst du jetzt schon, wenn du auf Klo musst nachts. Ja, ja, jetzt schon. Naja, hätte ja sagen können. Nee, das war noch so in der Schulzeit. Glaubst du denn an übernatürliche Phänomene, an Geister? Nee, eigentlich nicht. Dann ist es ja noch absurder, ne? Ja, denn natürlich. Wenn du sagst, ich glaube da gar nicht dran, dann könnte man sagen, komm, mach Licht aus, Fernsehen aus, leg ich ins Bett und gut. Also als Kind, wenn ich zu meiner Oma musste, habe ich immer so das Gefühl gehabt, da ist irgendwas. Irgendwas Verrücktes, was da ist, aber was ich nicht sehen kann. Dann bin ich immer ganz, ganz schnell den Hausflur hoch, weil ich durfte ja nicht Aufzug fahren. Ich war noch zu klein dafür und immer ganz schnell ins Treppenhaus. Und dann stand ich vor der Tür, da war dann das nächste Problem. Wenn ich jetzt aufschließe, geht meine Oma noch. Naja, das ist die Sache gewesen. Dann muss für dich doch der absolute Horror sein. Manchmal passiert das ja auch in Deutschland, wenn es einen Stromausfall gibt. Gott, ich hatte Panik. Und du würdest im vollkommenen Dunkeln in der Wohnung sitzen. Ja, ich würde ausflippen. Das hast du noch nie erlebt, nie passiert. Nee, Gott sei Dank. Ich habe es schon zweimal erlebt hier in Köln. Oh Gott. Da war alles weg, da konnte man nichts machen. Sag einfach mir nicht so was, ich nein. Echt, du wohnst auch in Köln? Ja. Nein, da wo du wohnst, wird es natürlich niemals passieren. Ja, wo wohnst du denn, in welchem Stadtteil? Sürth. In Sürth passiert sowas nicht. Ja, ist Sürth klar. Die haben die Top-Stromverbindung und das ist alles kein Problem. Also es ist ja alles noch so ein bisschen, man kann so ein bisschen schmunzeln, aber ich glaube, irgendwann wird es auch ein bisschen neurotisch, ne? Man muss ja, auch, du musst auch aufpassen. Vor allen Dingen, dass du diese komische, ich sag mal ein bisschen salopp, diese komische Eigenart nicht auf dein Kind überträgst. Das ist ja das Schlimme. Das ist das Schlimme, das finde ich auch. Ich habe auch totale Höhenangst und ich kriege einen Anfall, wenn ich über die Kölner Brücken fahren muss mit der Bahn. Mhm. Wenn die Bahn stehen bleibt auf der Brücke, überlege ich, ob ich mein Kind besser abschnalle, weil wenn die Brücke einstürzt, ob die bessere Überlebenschancen hat, wenn die abgeschnallt ist. Das ist ja schon sehr psychisch labil. Ja. Ja. Man redet sich das auch ein, ne? wenn die Bahn da stehen, oh Gott, Terroristenanschlag, Flugzeug, hier Brücke, alles stürzt ein. Ja, ja. Aber ich habe mir gerade gedacht, was das für eine Wirkung auf ein Kind, ein Kleinkind hat, wenn es mitbekommt, die Mutter hat immer Angst im Dunkeln, die hat immer den Fernseher an. Mhm. Da überträgst du ja quasi die Angst auf dein Kind und das wird auch sehr ängstlich sein irgendwann. Das ist ja gerade das, was ich nicht möchte. Genau. Deshalb müsstest du eigentlich irgendwas machen mit dir. Dass du das trainierst, dass du versuchst, das in den Griff zu kriegen, psychologisch, warum das so ist. Vielleicht kannst du dagegen arbeiten. Gibt es in der Psychologie viele tolle Tricks, wie man damit fertig wird? Also ich habe jetzt eine Ausbildung als Tagesmutter gemacht. Da habe ich das auch angesprochen, dass ich Angst habe, meine Ängste auf mein Kind zu übertragen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass die irgendwann über eine Brücke läuft, würde ich einen Anfall bekommen. Mhm. Und die haben mir gesagt, es ist okay, wenn ich meinem Kind sage, hör mal zu. Ich bin deine Mama, ich habe Angst davor, aber du kannst es ruhig tun und es ist okay, wenn du das tust. Ja, vielleicht, aber mit dem Fernseher so leicht kann man das ja nicht, dann das kriegt das Kind ja mit, wenn du den Fernseher mal anders nachts. Später. Dann schläft die in ihrem Zimmer. Ja. Ich würde es trotzdem mal irgendwie psychologisch angehen, Angelika. Okay. Ich würde es machen. Also die Gefahr besteht ja, du bist jetzt 31, dass das noch schlimmer wird im Laufe des Älterwerdens. Und dann kriegst du es vielleicht irgendwann gar nicht mehr in den Griff. Jetzt wäre das vielleicht noch möglich. Okay. Vielleicht noch ein kurzes Gespräch mit meinem Fachmann. Ja. Kann ja auch nicht schaden. Ja, schaden kann es nicht. Genau. So, Angelika, dann wünsche ich dir allzeit gute Stromversorgung in Köln-Sürth. Dankeschön. Und alles Gute. Und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 und es geht weiter mit Susanne und Susanne ist 25. Guten Morgen, Susanne. Hallo? Hallo. Ja, Susanne, du klingst aber seltsam weit weg. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ich höre dich sehr gut. Ich hoffe, du mich auch. Ja, super. Wo bist du? Ich bin bei mir zu Hause. Ja, du klingst, als wärst du irgendwie in Grönland oder so. Nein. Kannst du mich gut hören? Ja, jetzt kann ich dich ganz gut hören. Du, okay, super. Bitte den Ton des Fernsehens oder Radios ganz runter drehen. So, ja. Und jetzt reden wir über das Thema. Das Thema heißt nämlich Angst vor zu Hause. Okay, also folgendes. Ich habe seit ungefähr ein Jahr einen Mann, der mich belästigt. Und der lässt mich leider immer noch nicht in Ruhe. Was heißt konkret belästigt? Also der belästigt mich durch Telefonanrufe, durch E-Mails und durch SMS und Woher hat er deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer und dein, das dritte, den fällt mir gerade nicht ein, aber woher hat er die Daten? Also ich habe ihn vor ungefähr einem Jahr durch eine Freundin kennengelernt und seitdem lässt er mich halt leider nicht in Ruhe. Ach so, dir ist dieser Mann persönlich bekannt? Ja, genau. Warum hast du denn Angst vor zu Hause? Ja, weil er lauert mir halt auch vor meiner Haustür auf und belästigt mich. Wenn er bei dir vor der Haustür aufgelauert hat oder da steht, was macht er dann? Wie verhält er sich? Er klopft permanent. Er hat geklingelt. Ja, genau. Na gut, aber wenn du nehmen wir an, du kommst nach Hause und er steht schon da, was passiert denn dann zwischen euch beiden? Ja, also ich versuche ihn halt zu ignorieren und ja, er terrorisiert mich halt durch permanentes Klingeln, durch permanentes Klopfen an meine Haustür. Habe ich schon verstanden, aber nochmal die Frage, wenn du nach Hause kommst und du triffst auf ihn, was für ein Dialog passiert dann? Du versuchst. Also er möchte halt immer mit mir reden, er möchte halt immer ein Gespräch mit mir. Und du ignorierst ihn aber? Ja, genau. Und dann gehst du rein und dann lässt er dich auch reingehen? Also teilweise nicht, also er versucht halt schon in meine Wohnung zu gelangen. Das ist ja gruselig. Ja, das ist sehr gruselig, genau. Und wie oft kommt das vor? Also es läuft mittlerweile seit einem Jahr und... Genau, hast du gesagt? Wie gesagt, also es liegen mittlerweile auch einige Anzeigen vor. Wir hatten auch eine Gerichtsverhandlung und er hat eine Kontaktsperre zu mir bekommen, aber das unterlässt er halt leider nicht. Okay, nochmal die Frage, wie oft kommt das vor? Jeden Tag? Mittlerweile nicht mehr. Also wie gesagt, seit einem Jahr und seit ein paar Wochen ist es halt ein bisschen weniger geworden. Und sonst jeden Tag? Ja, kann man so sagen. Also sonst war es halt sehr oft. So, es gab eine Gerichtsverhandlung. Genau. Du hast ihn angezeigt? Genau. Und was ist auf dieser Gerichtsverhandlung, was ist dabei rausgekommen? Also das Problem ist, dass der junge Mann halt drogenabhängig ist, er hat Drogenprobleme und ja, er wurde halt, also es wurde halt eine Therapie für ihn verantwortet und ja, die hat halt abgebrochen und seitdem nimmt er halt regelmäßig wieder Kontakt zu mir auf. Und hast du denn die Polizei jetzt erneut benachrichtigt, informiert? Die Polizei ist benachrichtigt und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Polizei bin ich sehr enttäuscht, weil die hat halt wirklich so gut wie gar nichts. Die Tat umgesetzt, genau. Ist der einfach nur, ich sag mal, ein bisschen durchgeknallt oder hast du auch richtige Sorgen, dass der dir was antun könnte? Ja, das auf jeden Fall. Das auch? Ja. Also beides ist ja schon schlimm genug. Also, aber wenn du auch Sorgen hast, dass er dir an Leib und Leben geht, ist das ja noch hallo? Ja. Was machst du mit dem Telefon? Es knackt und rumpelt. Also ich höre alles gut. Ja, ist sehr gut. Also wenn du Angst um Leib und Leben hast, ist das natürlich noch ein ganz anderes Kaliber. Ja, ja. Und die Polizei macht nichts? Nein, die macht gar nichts. Solltest du ganz schnell mal Kontakt mit dem Weißen Ring aufnehmen? Kennst du? Habe ich schon alles gemacht. Aber das ist ein sehr guter Verein, die in der Regel helfen die Leute. Ich habe schon alles gemacht. Ich habe schon Hausbesuche gehabt vom Weißen Ring. Die haben mir Beratungsgespräche gegeben und es hat alles gar nichts gebracht. Also es läuft seit einem Jahr und was empfehlen? Ich habe auch einen Anwalt eingeschaltet und der Anwalt, also wie gesagt, es war eine Gerichtsverhandlung und es ist gar nichts dabei rausgekommen, gar nichts. Ja, aber kann man den Mann, wenn der jetzt dagegen permanent verstößt, kann man den jetzt nicht hinter Schloss und Riegel setzen? Nein, ich hatte eine einstweilige Verfügung und das war auch vor Gericht Sache. Und wie gesagt, er hat 3 Jahre auf Bewährung bekommen, eine Therapieauflage für ein halbes Jahr, die hat er abgebrochen nach 2 Wochen und es ist gar nichts passiert, gar nichts. Gut, aber er hat eine Bewährungsstrafe. Diese Bewährungsstrafe hat er seine Bewährung missachtet, indem er dich wieder belästigt. Das heißt, eigentlich müsste die Justiz, die Polizei doch eingreifen. Ja, genau, aber ich habe alles gemeldet, es ist gar nichts passiert. Also ich habe die Meldungen weitergeleitet und das Oberlandesgericht hat entschieden, dass die Beschwerden nicht ausreichend sind, um ihn tatsächlich hinter Gitter zu bringen. Was empfiehlt dir denn der Weiße Ring, was du weitermachen sollst? Der Weiße Ring, also ich habe mich da gar nicht mehr gemeldet, denn also ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich ziehe weg von meinem Wohnort. Ja. Denn nach wie vor habe ich Belästigung hier und also ich habe seit einigen ist natürlich jetzt Ruhe, aber es ist immer nur eine Frage der Zeit, wann es wieder losgeht. Ist jetzt sehr schwer von außen, was die ganze juristische Situation anbelangt, zu beurteilen. Aber es ist schon sehr traurig, wenn dann ein Opfer, und du bist ja das Opfer in diesem Fall, letztendlich in dem Sinne nachgeben muss, dass du wegziehst. Das ist mit Kosten verbunden, mit Umständen verbunden. Und der Täter sitzt da und lacht sich eins ins Fäustchen. Ja. Und es besteht dann eventuell noch die Gefahr, dass der rauskriegt, wo du wohnst neu. Ja. Genau, so sieht's aus. Und er weiß ja auch meinen Arbeitsplatz neben meinem Studium und so sieht's aus. Also, aber er belästigt dich nur um die Wohnung herum, ne? Also nicht nur um die Wohnung, er weiß auch, wo ich arbeite. Und taucht er da auch auf? Also da ist er auch schon teilweise aufgetaucht, genau. Dann nutzt ein Umzug ja auch nichts. Ja, das ist das Problem, ne? Aber dann hättest du wenigstens da in deinem Zuhause hättest du Ruhe, wenn du jetzt anonym umziehen würdest. Also wenn ich umziehen würde, hätte ich erstmal Ruhe, weil er nicht weiß, wo ich wohne. Also ich bin ziemlich schockiert, dass die Polizei da nichts unternimmt, wenn der Fall so ist, also wie du... Also die Polizei, die unternimmt gar nichts. Also ich war so oft bei der Polizei gewesen, es liegen mit Sicherheit 9 Anzeigen vor. Und wie gesagt, also wenn ich die Polizei gerufen habe, war die 20 Minuten später nach dem Anruf da und dann war der längst weg gewesen und ja. Müssen wir erstmal so stehen lassen. Ich kann dazu nichts sagen. Die Polizei kann natürlich jetzt in dieser Sekunde auch nichts dazu sagen, die dich da betreut. Ich kann dir nicht weiterhelfen, wenn du alles schon eingeschaltet hast, was man einschalten kann. Also ich habe alles versucht, wirklich alles. Mm-hmm. Weißer Ring, Polizei, alles. Mm-hmm. Also das geht gar nicht. Also dennoch. Ich bin so enttäuscht vom Rechtssystem, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist echt die reinste Katastrophe. Also wirklich. Ja. Dennoch, vielleicht hat irgendein Zuhörer von uns noch eine Idee. Der möge uns bitte mailen und dann werden wir uns mit dir in Verbindung setzen, Susanne. Okay. In der Hoffnung, dass du ihn wirklich bald gänzlich los bist, wünsche ich dir alles Gute. Okay, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss Susanne. Ja, ciao. Tschüss. So, und schon begrüße ich Mike. Mike ist 38. Guten Morgen, Mike. Ja, guten Morgen. Hallo, Mike. Du hast auch Angst vor zu Hause. Ja. Warum? Allerdings irgendwie wie in einer Zwickmühle. Das heißt, ich brauche mein Zuhause, aber ich habe auch genauso große Angst vor meinem Zuhause. Fangen wir mit der Angst an. Warum Angst? Ja, letztes Jahr im Juni ist mein Nachbar ermordet worden. Bei einer Eifersuchtstat mit mehr als 20 Messerstichen getötet worden. Dein Nachbar, heißt das, wohnst du in einem Mietshaus? Ja, genau. Ja. Dein direkter Nachbar direkt gegenüber? Auf der anderen Straßenseite, genau. Achso, nicht in dem Haus? Nicht in meinem Haus, nein. Mhm. Und ich habe die Hilferufe gehört, habe das zunächst für einen Scherz gehalten und gedacht, da wäre irgendwer besoffen oder so. Und dann plötzlich wurde das so heftig, dass es mir durch den ganzen Körper gefahren ist. Und bin ich doch raus und habe dann geguckt und es waren 60 Leute dort, 50, 60 Leute und die guckten alle und eine Nachbarin kam auf mich zu und meinte dann von wegen, da vorne liegt einer und ich glaube, der ist tot. Mhm. Und bin ich hingelaufen, habe geguckt, ob da eventuell wirklich jemand ist, habe dann nachgefragt und ja, Klaus lag dann in seinem Garten, ich kannte ihn, also das ist ein Bekannter von meinem Onkel gewesen und da waren 60 Leute, da hat sich niemand drum gekümmert? Nein, niemand. Ein paar sind dem Täter hinterher und andere haben dann dort gestanden und gegafft. Mhm. Und ich bin dann in den Garten geklettert, weil ich halt gefragt habe, ob jemand da ist. Und er sagte, ja, hier. Und dann bin ich rübergeklettert über den Zaun unter so einer Pergola her, die war weggebrochen unten. Und ich habe ihn erst gar nicht erkannt, er war blutverschmiert. Lebte er da noch? Ja, er hat mit mir als Letztes gesprochen. Was hat er gesagt? Zu Anfang hat er gesagt, ja, hier, weil ich gefragt habe, wo jemand ist. Und ich habe dann gesagt, du brauchst keine Angst mehr haben. Ich habe Polizei und Notarzt verständigt. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil für mich ist da auch ein bisschen Filmriss. Aber ich meine, er hat gesagt, Gott sei Dank oder danke oder irgendwas. Und ich habe meine Hand auf seinen Rücken gelegt gehabt. Der war klitschnass. Hm. Ich dachte erst, es wäre Schweiß, weil er halt gekämpft hätte oder so. Und dann fiel er zur rechten Seite um und weil er kauerte vorher auf dem Boden schon und er fiel dann zur rechten Seite um. Und auch da, es war so dunkel, ich habe nicht viel gesehen. Mhm. Erst als die Polizistin mit mir zusammen wieder zurückgelaufen ist und hat ihn angeleuchtet, habe ich gesehen, dass er von oben bis unten aufgeschlitzt war. Ist der Täter gefunden worden? Ja, den hatten die, ein Teil der Leute, die dort gestanden hatten, sind dem Täter hinterhergelaufen, weil der ist aus dem Garten abgehauen. Mhm. Und die sind hinter dem hergelaufen, haben den noch vielleicht 50 Meter vom Tatort gestellt und haben sich auf den draufgelegt. Warum hat der Täter das gemacht? Eifersucht. Der hat vermutet, dass seine Ex-Frau oder Ex-Freundin mit dem Klaus ein Verhältnis hatte. Kannte der Klaus, das Opfer? Ja, die haben vorher bei Klaus oben im Haus gewohnt. Und dann haben die sich getrennt und er ist dann auf die andere Straßenseite gezogen und hat das Ganze dann auch weiterhin beobachtet und hat das ausgespäht oder spioniert und irgendwann eines Abends ist er dann mit einem Messer dort in den Garten und hat dem Klaus aufgelauert. Ist das Opfer, der Klaus, dann quasi vor deinen Augen verstorben, da in dem Garten? Nein, er ist im Krankenhaus verstorben. Die, der Notarzt hat noch alles versucht. Er hat, soweit ich das dann weiß, noch 6-7 Blutkonserven bekommen. Mhm. Vor allen Dingen dieses wirklich widerlich Perverse ist eigentlich. Ich bin am nächsten Morgen zur Polizei gegangen, weil es ging mir wirklich gar nicht so gut und ich wollte eigentlich hin und die sollten mir nur sagen, pass mal auf, das hast du geträumt, das war nicht. Und dann bin ich dort zusammengebrochen und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Hm. Es war der gleiche Rettungswagen, in dem Klaus gelegen hat. Ja, weißt du das? Der war zwar sauber gemacht, aber der Rettungssanitäter sprach mit mir. Ich denke, der war auch überfordert mit mir, weil ich habe am ganzen Körper gezittert. Hm. Ich war fix und fertig und dann hat er mir gesagt, dass er den Rettungswagen morgens von seinen Kollegen übernommen hat und dass das dieser Rettungswagen gewesen ist. Die ganze Sache hat sich im Juni zugetragen. Genau. Im Juni 2010, also letztes Jahr im Juni. 2010, vorletztes Jahr 2010. Ja. Jetzt hast du gesagt, ich habe Angst vor zu Hause, aber du hast es gerade nur so gesagt, aber andererseits zieht es sich auch nach Hause. Ich brauche meine Nachbarn, weil die wissen, was passiert ist. Ich bin völlig aus dem Leben. Ich habe keine Arbeit mehr. Ich war dann auch noch selbstständig im Nebengewerbe. Du hast Angst vor zu Hause, weil dein Zuhause dich an diesen furchtbaren Vorfall erinnert. Ja, ich kann nicht mehr schlafen. Mhm. Ich schlafe in der Woche vielleicht 2 Stunden oder so und langsam beginnt mein Körper zu reagieren. Lebst du alleine? Ja, ich habe alles verloren. Was hast du beruflich gemacht? Speditions- und Logistikkaufmann. Ja. Und hattest du auch eine Beziehung auch? Ja. Und denn diese Beziehung ist durch diesen Schock kaputt gegangen? Ja, durch mein Leben dann im Prinzip, dass ich ich habe sehr wenig Selbstwertgefühl mittlerweile. Ich fühle mich als Versager, weil ich es nicht geschafft habe, dem Klaus zu helfen. Wobei das ja objektiv, so wie du es gerade beschrieben hast, natürlich nicht zutreffend ist, weil du hast ja das Beste gemacht, was man tun konnte. Du bist ja hingegangen, die anderen haben ja geguckt. Also und der Täter war bereits weg, du konntest den Täter ja gar nicht, hättest das ja nicht verhindern können, dass der Täter auf ihn einsticht. Ja, das ist richtig. Also rational ist es richtig, aber das Herz, die Seele und das Gefühl sagt etwas ganz anderes. Ja. Aber das Verhältnis zu diesem Mann war nicht so sehr eng. Nein, ich kenne ihn halt durch meinen Onkel, weil die waren Kumpels zusammen. Mhm. Also von daher kenne ich ihn und ich weiß auch, dass er ein Unternehmen hatte und dass wir unter anderem für ihn auch gearbeitet haben. Also der Kontakt war schon da, aber es war jetzt nicht so, es war keine wirkliche Beziehung da. Also es war kein Kumpel, kein Freund, es war nicht... Also es war eine lose Bekanntschaft, kann man so sagen, und Nachbarschaft. Ja. Ja. Wobei in dem Moment, wo ich bei ihm gewesen bin, habe ich das Gefühl gehabt, dass es etwas sehr, sehr Enges ist. Mhm. Also diese kurze Zeit, ich habe ihn da nicht erkannt. Ja, also ich habe ihn da wirklich nicht erkannt. Ich habe erst von der Polizei erfahren, wer dort getötet wurde. Ach so, du hast in dem Moment gar nicht gewusst, dass das Klaus ist. Nein, ja, nein, wusste ich nicht. Mhm. Das ist alles, kann man das so sagen, das alles in deinem Leben seit diesem Vorfall zusammengebrochen ist? Ja. Du bist seelisch angeschlagen oder sogar erkrankt, kann man das auch sagen? Ja, richtig. Arbeit verloren, Beziehung ist weg. Ja. Gibt's Freunde? Nein. Gab's die vorher? Ich funktioniere teilweise noch. Es gibt den Bereich Fußball, in dem ich ein hervorragender Schauspieler geworden bin. Du spielst also im Amateurbereich? Ich bin Trainer und Schiedsrichter und da bin ich ein hervorragender Schauspieler und das bekomme ich auch ohne weiteres hin. Ich habe eine 5-jährige Tochter, die liebe ich über alles und ich möchte sie so gern häufiger sehen und für sie da sein, aber... Schaffst du es denn, wenn du mit dem Kind zusammen bist, dich so im Griff zu haben oder bricht da diese Traurigkeit, Verzweiflung, wie wir immer es auch nennen mögen, bricht das da durch? Sofern ich das Gefühl bekomme, es kommt, fahre ich erst gar nicht zu meiner Tochter und hole sie nicht ab. Mhm. Wie oft siehst du deine Tochter? Ich darf sie sehen, so oft ich möchte. Mhm. Und ich habe sie jetzt am Wochenende wieder gesehen und da ging es mir einmal wieder richtig gut. Und ja, da muss ich weiter gucken. Ich richte das immer so dem nach, wie es mir geht. Aber Mike, alles, was du erzählst, schreit ja geradezu danach, dass du in eine Therapie gehst. Ich war in einer Traumatherapie, in einer Traumaklinik. Mir ging es danach für ungefähr anderthalb Monate bis acht Wochen richtig gut. Mhm. Und dann ging es wieder schlechter. Es brach wieder alles zusammen. Das heißt, offensichtlich war der Ansatz dieser Therapie nicht schlecht, aber es hat nicht ausgereicht. Das heißt, da müsste man nochmal rangehen, vielleicht auch etwas langfristiger als beim ersten Mal. Ja, das Problem ist leider, dass man in dieser Klinik nicht länger sein kann. Also drei Monate ist das längste, da muss man ein Jahr lang warten, um dort wieder hineinzukommen und einen guten Traumatherapeuten zu finden, ist unglaublich schwer. Ja, ich weiß, ein großes Problem. Ja, warst du bei dem ersten Mal drei Monate dort? Ja. Mhm. Ja. Die waren auch zwingend notwendig, weil ansonsten wäre ich, glaube ich, nicht mehr am Leben. Mhm. Wann ist dieses, ich kann es jetzt nicht so schnell durchrechnen, wann ist das Jahr rum? Was dazwischen liegen muss, von dem ersten Aufenthalt bis zu einem eventuell neuen zweiten? Im November dieses Jahr. Das ist ja ein paar Wochen nur noch. Ja, genau. Mhm. Aber ob ich dann aufgenommen werde, entscheidet dann auch die Klinikleitung. Und ja, ja. Es gibt natürlich viele Akutfälle und einige Menschen, die ich dort auch kennengelernt habe, wo ich sage, das ist ja irgendwie, eigentlich ist das total bekloppt. Ich glaube, dass andere Menschen wesentlich dringender diese Therapie benötigen als ich, weil ich sehe es auch so, dass ich es eigentlich nicht verdient habe und ich möchte auch nicht mehr leben. Also ich sag dir mal, als vollkommen neutrale Person, ich glaube, dass du diese Therapie dringend nötig hast und auch wirklich verdient hast. Also ich wünsche dir sehr, dass du wirklich diesen Platz bekommst. Für den Fall, dass es da Probleme gibt, möchte ich, dass jetzt mein Psychologe nochmal mit dir spricht und dir für den Worst Case dann nochmal ein paar Tipps gibt. Ja, okay. Ja? Mike, dann wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Du musst es unternehmen und du hast es auch verdient. Ja, Dank. Du musst es für deine Tochter auch tun. Ja, die ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. So, und jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar. Lieber Mike, alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Und ich bin verbunden mit Rainer Maria, 65. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Hier ist Rainer Maria. Ja, schön, dass du da bist. Grüße dich. Gerne, selbstverständlich freue mich auch, dass du da bist. Angst vor zu Hause. Bitte? Angst vor zu Hause? Ich wollte das Thema ein bisschen umgestalten. Und zwar hast du vorhin einen Herrn mit 75 gehabt. Ja, Gustl. Gustl, genau. Der also mitgeteilt hat, beziehungsweise kundgetan hat, dass er sich sehr schwer tut, noch eine Partnerin zu finden. Genau. So, ich bin 65, also nur zu sagen 10 Jahre jünger als er, aber ich habe also grandiosen Erfolg. Ach, wie machst du es? Verrat es. Ja, wie ich das mache. Also zunächst einmal bin ich vor 2 Jahren getrennt worden und die Welt war für mich düster, dunkel, schwarz. Ja. Ich habe gesagt, gut, es geht nicht mehr weiter, was soll ich noch tun, Eisenbahn oder sonst irgendwas. Und der Frühling kam und auf einmal sprießen alle Gewächse und ich kann nur sagen, es ging also richtig die Post ab. Wo hast du denn die Mädels kennengelernt? Ja, also teilweise spreche ich sie auf der Straße an, teilweise spreche ich sie im Supermarkt an, das ist eine ganz grandiose Gelegenheit. Zum Beispiel, wenn die Schlange von 8, 9 Leuten an der Kasse steht, guter Trick. Kasse besetzt. Guter Trick mit der Kasse. Ja, prima. Ja. Und dann und stehen die alle grau, düster da rum und mumpfen vor sich hin. Ja. Und dann komme ich ganz von hinten und sage, können Sie da vorne mal ein bisschen schneller arbeiten, die Kassiererin. Ja. Ja. Und dann sind erstmal geschockt, alle Leute. Und dann sage ich, haben Sie auch Zimmer hier, weil ich will gern übernachten, wenn es so lange dauert. Ja. Und dann gibt es erst das Gelächter. Ja. Und dann sieht man, wie die Leute sich aufhellen, wie sie lachen, drehen sich um, sehen mich, wie ich strahle. Ja. Und sagt, naja, sie denken doch das Gleiche, als ich denke. Und würden doch auch sehr gerne ein bisschen schneller abgefertigt werden. Und schon haben wir ein herrliches Gespräch, 3, 4 Damen. Und aus dem kann sich was entwickeln. Also mit Charme und Witz gehst du an die Mädels Alter ran. Ja, sehr. Vor allem ist es so, also es ist ganz, ganz wichtig, was ich auch bei dem Herrn mit 75 gehört habe, er hat eigentlich eine sehr, sagen wir, reduzierte Stimme. Ja. Er geht sehr frustriert beziehungsweise traurig an die Sache ran. Mhm. Und wenn man also ein bisschen Glanz in der Stimme hat. So wie du zum Beispiel. Ja, danke für die Blumen. Ich habe mein Gesang studiert, vielleicht ist da noch was übrig. Und wenn man also mit Charme und mit Witz und mit Diplomatie an die Leute rangeht, sie sind höchst dankbar, wenn sie angesprochen werden. Du kannst ja sagen, gerade an der Supermarktkasse, dass du da auch viele Frauen triffst, die alle in einer Beziehung sind oder verheiratet sind. Natürlich, natürlich. Gut, das merkt man dann irgendwie, wenn sie sich dann abwenden oder wenn man einen Ring sieht, dass sie also auch schön wieder nach Hause müssen, die Kinder warten. Aber es sind einige da, die sagen, ach ja, weil das war mal nett, dass sie da mal so schön gelacht haben. Bist oder dass man, dann kann man sich sogar zwischen Chicorée und Zwiebeln ein bisschen noch unterhalten. Und Rainer Maria, ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist gleich rum. Oh Gott. Schön, dass du noch da warst. Alles Gute und viel Erfolg bei den Frauen weiterhin. Ist gut. Tschüss. In der Technik, Julia Jochum. Bis morgen. Schöne